Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 600 an Schiller. Mit dem Gedicht geht es schon besser, seitdem ich mich ernsthaft an den ersten Gesang gemacht und im Einzelnen, wie der Sache zu helfen sei, durchgedacht habe. Auch ist gestern Abend eine Konferenz darüber bei Frau von Wollzogen gewesen und unsere Freundinnen schienen sich vor meinen rigoristischen Forderungen nicht zu entsetzen, so daß ich Hoffnung haben kann, es werde sich die Sache nach unserm Wunsche doch noch geben. Gestern ist der Herzog für Eisenach und Kassel verreist und ich bin so ziemlich auf meine stille Wohnung reduziert. Ich erwarte, was mir die nächsten 8 Tage bescheren werden. Wenn mir auch nur einige Vorarbeiten gelingen, so bin ich schon zufrieden. Möge Ihnen aus den tieferen Quellen der Produktion etwas zufließen. Sie erhalten hierbei die 3 Wallensteine. Von mir kann ich weiter nichts sagen, als dass ich eben ordnen, nachholen, anstellen und ausgleichen muss. Übrigens geht alles doch so ganz leidlich und, wenn man es nicht sehr genau nimmt, auch zweckmäßig. Leben Sie recht wohl, grüßen Sie Ihre liebe Frau. Weimar am 1. Juni 1799. G.